Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday I said that today I will talk a little bit more about this. Gestern habe ich gesagt, dass ich heute ein bisschen mehr über vollkommene Liebe sprechen werde, Because it is a very, very important subject. weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Paul gives us an imperative. That means he gives us a divine order. Paulus gibt uns einen Imperativ, er gibt uns eine göttliche Anweisung, Written here by the inspiring of the Holy Spirit. die hier inspiriert durch den Heiligen Geist aufgeschrieben wurde. And Paul tells us that there should be absolutely not a single thing that we do, Paulus sagt, wir sollen absolut keine einzige Sache tun, that we do with any other motive, aus einem anderen Motiv heraus, but the same love that God loved us with. als aus derselben Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Ask yourself. Frage dich selbst. In fact, go and do a little life inventory. Genau genommen, mach eine kleine Bestandesaufnahme deines Lebens. This would be very healthy for most Christians. Das wäre für die meisten Christen sehr gesund. And here is how you do that. Du machst das folgendermaßen. You go and you quietly sit down. Setz dich in Ruhe hin And you think about all the things that you do on a daily basis. und denk über all die Dinge nach, die du täglich tust. Just start in the morning and then go throughout the day. Du beginnst einfach morgens und gehst dann durch den Tag. You write down, I get up and I brush my teeth, go to the bathroom. Du schreibst auf, ich stehe auf, putze mir die Zähne, gehe ins Bad. For instance. Zum Beispiel. And then I fix breakfast for my family. Dann mache ich meiner Familie Frühstück. Now then ask this question. Dann stellst du dir diese Frage. What's the motive in which I fix breakfast for my family? Aus welchem Grund bereite ich das Frühstück für meine Familie vor? If the motive is that you feel you have to do it because it's your obligation, Wenn das Motiv darin besteht, es tun zu müssen, weil es deine Pflicht ist, you already failed this one here. dann bist du bereits hier gescheitert. Because you are not doing it anymore out of perfect unconditional love. Denn du tust es nicht mehr aus vollkommener, bedingungsloser Liebe. Remember, Denk daran. the love that we're talking about is described in 15 attributes in 1 Corinthians 13. Die Liebe, über die wir hier sprechen, wird im 1. Korinther 13 mit 15 Eigenschaften beschrieben. Patient, it's kind. Sie ist geduldig, sie ist freundlich. Not irritated. Sie ist nicht gereizt. Doesn't seek its own interest. Sie sucht nicht nach ihrem eigenen Interesse. That's by how you have to do it, by that kind of a love. Mit dieser Art von Liebe musst du die Dinge tun. And then you drive to work. Dann fährst du zur Arbeit. So ask yourself the question. Stell dir folgende Frage. Why actually do I go to work? Warum arbeite ich eigentlich? Well, I need to pay the bills. Nun, ich muss die Rechnungen bezahlen. You've already failed the next test. Damit hast du schon die nächste Prüfung nicht bestanden. Because you're not supposed to go to work to pay your bills. God is your provider. Denn du sollst nicht arbeiten gehen, um deine Rechnungen zu bezahlen. Gott ist dein Versorger. You're supposed to go to work with the perfect motivation of love. Deine Motivation, warum du zur Arbeit gehst, soll Liebe sein. I'm telling you. Ich sage dir. If every Christian would work motivated by love only, wenn jeder Christ rein aus Liebe motiviert arbeiten würde, every single company that would not hire Christian in the first place would be stupid. Wäre jedes einzelne Unternehmen, das keine Christen einstellt, dumm. Any smart business owner would know I better find a Christian to work for me. Jeder kluge Unternehmer würde wissen, ich suche mir besser einen Christen, der für mich arbeitet. Because they don't come to work so they get money from me. They come to work because they want to love me and serve me. Denn er kommt nicht zur Arbeit, um Geld von mir zu bekommen. Er kommt zur Arbeit, weil er mich lieben will, weil er mir dienen will. If really we would grasp this one advice and put it into practice daily. Wenn wir diesen einen Rat wirklich beherzigen und täglich in die Tat umsetzen, the whole world would know who the disciples of Jesus are. Wird die ganze Welt wissen, wer die Jünger Jesu sind. Today people don't know who is the disciples of Jesus unless they open their mouth and talk about Jesus. Heute wissen die Menschen nicht, wer ein Jünger Jesu ist, es sei denn, er macht den Mund auf und spricht über Jesus. And even then they are not sure if they are a disciple, they just know that they are Christian. Selbst dann sind sie nicht sicher, ob es ein Jünger ist oder einfach nur ein Christ. It'd be so wonderful for the world to immediately know where are the disciples. Es wäre so schön, wenn die Welt sofort wüsste, wo die Jünger sind. And the Apostle Paul understood that because in the same letter he told them without love they are nothing. Der Apostel Paulus hat das verstanden, denn in demselben Brief sagt er, dass sie ohne Liebe nichts sind. Now here he is reminding them. Hier erinnert er sie daran, that there must not be anything they do from The moment they get up until the moment they go to bed, dass sie vom Aufstehen bis zum Schlafengehen nichts tun dürfen, unless it is actually motivated by perfect love, was nicht von vollkommener Liebe motiviert ist. I am sure, ich bin sicher, that God in heaven is dreaming of a church like this, dass Gott im Himmel von einer solchen Gemeinde träumt. That's the desire in the heart of God. Es ist eine Sehnsucht im Herzen Gottes. Because he wants all men to be saved. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. And he knows that love is so powerful that people will be deeply impacted by it. Und er weiß, dass Liebe so mächtig ist, dass sie die Menschen tief berührt. Now he continues with another advice. Paulus fährt mit einem weiteren Ratschlag fort. Remember, he's wrapping up this whole epistle now, the whole letter. Vergiss nicht, dass er jetzt diesen ganzen Brief abschließt. Now he's giving them the last final instructions which they need to obey. Jetzt gibt er ihnen die letzten Anweisungen, die sie befolgen sollen. Here is what he says. Er sagt Folgendes. Dear brothers and sisters, liebe Brüder und Schwestern, I have a request to make of you. Ich habe eine Bitte an euch. Give special recognition to Stephanas and his family. Er kennt Stephanas und seine Familie besonders an. For they were the first converts in Achaia. Denn sie waren in Achaia die ersten, die sich bekehrt haben. And they have fully devoted themselves to serve God's holy people. Und haben sich voll und ganz dem Dienst am heiligen Volk Gottes hingegeben. Remember? Erinnere dich daran. One of the laws of Bible interpretation is, dass eines der Gesetze der Bibelauslegung besagt, that we cannot take anything out of the context, not even the whole context of the Bible. Dass wir nichts aus dem Kontext nehmen dürfen, nicht einmal den gesamten Kontext der Bibel. There is no way. Auf keinen Fall. That the Apostle Paul here was trying to talk about these cliques, you know, these special groups. Wollte der Apostel Paulus hier über diese Cliquen, diese besonderen Grüppchen sprechen? Why do I say that? Warum sage ich das? Because it's so sad, but I've heard people use that verse to justify themselves to treat leaders special. Es ist so traurig. Ich habe Menschen gehört, die diesen Vers benutzen, um sich zu rechtfertigen, dass sie Leiter extra besonders behandeln. If this is what Paul would have said, he would have contradicted himself in 1 Corinthians 11. Wenn Paulus das gesagt hätte, dann hätte er sich in 1. Korinther 11 selbst widersprochen. And in chapter 12. Und in Kapitel 12. Where he says every member is equally important. Wo es heißt, dass jedes Mitglied gleich wichtig ist. And in chapter 13, where he told us love never seeks its own interest. Und in Kapitel 13, wo er uns sagt, dass die Liebe niemals ihr eigenes Interesse sucht. I think tomorrow I will continue this thought. Ich denke, morgen werde ich diesen Gedanken fortsetzen. See you tomorrow. Bis morgen.